Am Abend sitzt die Gemeinde vollzählig in der Bauernküche. Ganz vorn der Opa, der an meiner Stelle eingesperrt wurde, mit seinem verbundenen Arm. Und die ganze Gemeinde singt: Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Der Opa sagt zum Schluss: Also habe ich doch nicht umsonst im Keller gesessen.